ich klick dich an, durch die Datenautobahn. Kleine Maus, nur ich und du, im digitalen Rendezvous. Ich klick dich an.